Wieg dich wie ein Segelleicht, flieg als Vogel unerreicht, rinn als Sand durch meine Haut. Wieg dich wie ein Segelleicht, flieg als Vogel unerreicht, bin doch nah und nah verreicht.